Was gibt es Neues in den deutschsprachigen Ländern? Hören Sie die Nachrichten des Deutschlandfunks und trainieren Sie so Ihr Hörverständnis. Machen Sie beim Hören Übung 23 in Ihrem Begleitheft. Deutschlandfunk. 18 Uhr, die Nachrichten. Bundespräsident Steinmeier hat zu Realismus und Geduld bei der Integration der Flüchtlinge in Deutschland aufgerufen. Es handle sich um eine Riesenaufgabe, die möglicherweise Jahrzehnte beanspruchen werde, sagte Steinmeier im ZDF. Es gehe darum, den Flüchtlingen dabei zu helfen, tatsächlich in der deutschen Gesellschaft anzukommen. Damit verbunden sei die Erwartung, dass diese Menschen die hier geltenden Regeln und Traditionen respektierten, betonte Steinmeier. Der CSU-Vorsitzende Seehofer hat am Nachmittag in München den sogenannten Bayern-Plan seiner Partei vorgestellt. Im Kern unterscheiden sich die darin enthaltenen Forderungen in drei Punkten vom Kurs der Schwesterpartei CDU. So will die CSU eine Obergrenze für Flüchtlinge, bundesweite Volksentscheide und die Ausweitung der Mütterrente. Unmittelbar vor dem 7. Jahrestag der Love Parade-Katastrophe hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet die Einsetzung eines Opferschutzbeauftragten angekündigt. Dieser solle in Zukunft ansprechbar sein in allen Dingen, die Familien in ähnlichen Fällen zu erleiden hätten, sagte Laschet dem Deutschlandfunk. Das Wetter: abends und nachts von Westen her länger andauernder, schauerartig verstärkter Regen, südlich der Donau einzelne Schauer, sonst meist trocken, Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Soweit die Meldungen. Haben Sie alles verstanden? Hören Sie die Meldungen noch einmal und machen Sie die nächste Übung in Ihrem Begleitheft. Die Lösungen und die Transkription der Nachrichten finden Sie wie immer in Ihrem Begleitheft.